Manches Lied hört ich einst in der Arbeiterkreis. Ach, es klang drin von Lust und von Schmerzen. Wenn auch viel ich vergaß, immer bleibt doch die Weiß von der Arbeit mir treu in dem Herzen. Hey, du Knüppelchen, du grüß, hey, und will es nicht von selber gehen, wir helfen, wir helfen. So gib ihn. Aus der Großvätermund hat vererbt bis auf heut sich das Lied von dem wackeren Knüttel. Denn ein jeder greift gern, wenn die Not ihn betreut, wohl nach ihm als dem sichersten Mittel. Hey, du Knüppelchen, du Grünes, hey, und will es nicht von selber gehen, wir helfen, so gib. Wenn der Bauer verreckt, wie ein Bauer halt stirbt, hinterlässt er dem Sohne ein Erbe. Trag geduldig dein Los, wie sein Bauer erwirbt, an den Knüppel denk auch, wenn ich sterbe. Hey, du Knüppelchen, du Grünes, hey, und will es nicht von selber gehen, wir helfen, so gib ihn. Doch es kommt einst der Tag, wenn der Bauer erwacht, reckt und streckt die gebundenen Glieder und erschlägt seinen Feind, der ihn elend gemacht, mit dem Knüppel zu Boden da nieder. Hey, du Knüppel, nicht von selber gehen, wir helfen, so gib noch ein Lied, das wir gemeinsam singen können. Danach kann nichts mehr kommen.